In Bezug auf den Tod vom US-amerikanischen Bürger Vampio bezeichnen die Beamten der US-Administration die humanitäre Maßnahme der DEVRK als eine inhumane Handlung und führen eine unbesonnene Anti-DEVRK-Kampagne. In Zusammenhang damit veröffentlichte ein Sprecher des Außenministeriums der DEVRK am 23. Juni eine Stellungnahme. In der Stellungnahme hieß es: Im Auftrag einer Anti-DEVRK-Organisation der USA beging der Verbrecher Vampio eine feindselige Handlung gegen die DEVRK. So wurde er am 16. März 2016 nach dem Gesetz der DEVRK zur Zuchthausstrafe verurteilt. Die DEVRK und die USA befinden sich zurzeit in den größten feindseligen und den kriegsführenden Beziehungen. Die USA verhängen beispiellos extreme Sanktionen über die DEVRK und üben harten Druck auf diese aus. Sie versuchen wie besessen, das Ansehen der würdevollen DEVRK zu beeinträchtigen und diese zu erdrosseln. Die DEVRK hat eigentlich gar keinen Grund dafür, dem Verbrecher eines Feindeslandes Gnade zu erweisen. Doch mit Rücksicht darauf, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert, betreute sie vom humanitären Standpunkt aus den Amerikaner aufrichtig, bis er in die Heimat zurückkehrte. In den USA verbreitet sich ein unbegründetes Gerücht, dass Vampio wegen der Folterung und Schlägerei im Gefängnis ums Leben gekommen ist. Darüber würden die US-amerikanischen Ärzte, die für die Repatriierung von Vampio die DEVRK besuchten, etwas zu sagen haben. Sie untersuchten Vampio und tauschten mit den Ärzten der DEVRK die Meinungen über seinen Gesundheitszustand aus. Sie gaben auch zu, dass die Lebenskennziffern wie Puls, Körpertemperatur, Atmung und Herz- und Lungenuntersuchungsergebnisse in Ordnung seien und dass die Ärzte der DEVRK Vampio, dessen Herzschlag fast gestoppt hatte, wieder auf die Beine brachten. Vampio ist ein Opfer der Politik von Obama für strategische Geduld, der in extremer Feindseligkeit und Ablehnungsgefühl gegenüber der DEVRK befangen den Dialog mit dieser verweigert hatte. Dann warum hatte die USA-Regierung die große Aufmerksamkeit auf das Wohlergehen ihrer Bürger richten sollen, während der Amtszeit der Obama-Administration nie die DEVRK offiziell um die humanitäre Repatriierung von Vampio gebeten? Auf diese Frage sollen die USA selber antworten. Hierbei möchte die DEVRK klarmachen, sie ist eben das größte Opfer diesmaliger Affäre. Wenn man denkt, dass die DEVRK Gewinn und Verlust nicht kalkulieren kann, ist es der größte Irrtum. Die Anti-DEVRK-Kampagne in den USA stärkt die DEVRK in ihrer Überzeugung dazu, dass die Humanität und Gnade gegenüber den Feinden ein Tabu sind und dass die Gesetze noch strenger eingehalten werden sollen. Die USA sollen über die Folgen ihrer leichtsinnigen Handlung tief nachdenken.